was in Nacht, Albrecht naht. Sein harren wir hier. Hier, dort in Höhe, träges Heer, dort so auf, fichtet den Bord. Oder hinauf, willst du voran, welches Volk? Ab das Geschmeide, soll ich euch helfen, was ihr hört? Wie wärst dort? Er drang hier ein, nieme zu mir, schäbiger Schuft. Schwatzest du gar mit dem schweifenden Paar? Fort, du Fauler, willst du gleich schmieren und schaffen? Hier an die Arbeit, alle von hinnen, fort ich hinab. Aus den neuen Schachten schafft er das Gold. Euch grüßt die Geißel, grabt ihr nicht rasch? Dass keiner mehr müßig, bürge mehr mime, sonst birgt er sich schwer meiner Geißelschwunge. Dass ich überall weile, wo keiner mich fehlt, das weiß er wirklich genau. Zögert ihr noch, zaudert wohl gar. Zitra und Zage, gezähmt es ist.